Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 12. Februar 1788. Eben, mein Lieber, lege ich ein Buch weg, das mir ungemein viel Vergnügen gemacht hat, ein Leben Diderots von seiner Tochter geschrieben und noch in Manuskript. Herder hat es durch den Prinzen August von Gotha hierher gebracht, und ich wüsste nicht, welche von seinen Schriften, so vortrefflich sie auch sei, mir diese schöne Idee von dem Wesen dieses Mannes hätte geben können. Welche Tätigkeit war in diesem Menschen, eine Flamme, die nimmer verlöschte? Wie viel mehr war er anderen als sich selbst? Alles an ihm war Seele, jeder Zug aus diesem Bilde bezeichnet uns diesen Geist und würde in keinen anderen mehr taugen. Alles trägt den Stempel einer höheren Vortrefflichkeit, deren die höchste Anstrengung anderer gewöhnlicher Erdenbürger nicht fähig ist. Es ist eigentlich nur wenig, was diese Biografie von ihm aufbewahrt hat. Dieses Wenige aber ist mir ein großer Schatz von Wahrheit und simpler Größe und mir werter, als was wir von Rousseau haben. Diderot hatte lange und oft mit dem Mangel zu kämpfen. Viele seiner Schriften danken ihrer Entstehung seinem Bedürfnis, noch mehrere einer Herzensangelegenheit mit einer Madame de Rousseau, die ihn tüchtig in Kontribution setzte. Madame brauchte 50 Louis am Karfreitag. Er schrieb Pensée philosophique und brachte ihr auf Ostern 50 Louis. So ging's mit 5 und 6 anderen Werken, Advokatenreden, Missionspredigten, Adresse au Roi, Dedikationen, Avertissement, Bettelbriefe und Anzeigen neuer Pomaden flossen aus seiner Feder. Ein Zug seiner philosophischen Denkart. Ein junger Mensch bringt ihm eine Satire in Manuskript zu lesen. Die Satire ist auf Diderot gemacht. Er lässt ihn kommen und fragt ihn, wie er sich einkommen lassen könnte, ihm die Zeit durch das Lesen einer Satire zu stehlen. Der junge Mensch antwortete, er habe Geld gebraucht und gehofft, dass er ihm das Manuskript abkaufen würde, um den Druck zu verhindern. Diderot sagte, wenn er dieses wolle, so könne er ihm einen weit einträglicheren Rat geben. Er solle zum Bruder des Duc d'Orléans gehen und ihm das Buch dedizieren. Dieser wäre sein Feind und würde die Satire mit Gold aufwägen. Der junge Mensch hatte keinen Zugang zu dem Prinzen. Diderot ließ ihn sich niedersetzen und diktierte ihm ein Epitre dedicatoire à son altesse. Mit dieser ging der arme Teufel zum Prinzen und fischte 25 Louis d'or. Ein andermal machte ein junger Mann, der viel Geist und Herz zeigte, seine Bekanntschaft. Es fehlte ihm an Geld, und nachdem Diderot seine Familienangelegenheiten sich erzählen lassen, erfuhr er, dass er einen Bruder habe, der ihn unterstützen könnte, dass aber dieser Bruder übel auf ihn zu sprechen sei, weil er ihm einstmals an seinem Glücke hinderlich gewesen. Diderot ging zu diesem, um für den jungen Rivière fürzusprechen, erfuhr aber hier so viele Schandtaten und unerhörte Niederträchtigkeiten von dem Letzteren, daß ihm schauerte. Als jener mit der Erzählung fertig war, fragte er Diderot, ob er sich nun noch eines solchen Bösewichts gegen ihn annehmen wolle. Diderot hatte sich gefasst und sagte, er habe alles dieses schon gewußt und noch mehr, als er ihm eben erzählt habe. »Noch mehr?« sagte der andere. »Ja«, sagte Diderot, »ich weiß zum Beispiel, daß er mit einem Dolch in der Hand auf sie gelauert hat, um sie meuchelmörderisch umzubringen, und dieses haben sie in ihrer Erzählung ausgelassen.« »Weil es nicht wahr ist«, sagte der andere, »und gesetzt, dass es wäre«, antwortete Diderot, »so ist auch das noch nicht genug, um sie zu entschuldigen, einen Bruder in der Not zu verlassen.« Der andere war so überrascht und wurde so hingerissen, daß er dem Schurken eine Pension aussetzte. Diese Geschichte geht noch weiter, aber sie ist zu weitläufig für diesen Brief. Ich wünschte, dir das Manuskript verschaffen zu können. Dein Präsidententausch soll, wie ich wünsche, zu deinem Vorteil ausgeschlagen sein. Charlotte beschreibt mir den neuen Herrn als einen bigotten Patron. Er müsste sich also verändert oder den Umständen für den Augenblick nachgegeben haben. Indessen, wenn dieser neue Präsident dir auch sonst nichts nützt, so gibt er dir doch auf eine Zeit lang einen Geschäftsstoff, den du bei einem etwas langweiligen Metier brauchen dürftest. Mir geht es hier so ganz gut. Lange kann ich nicht im Maschinengange eines soliden Geschäfts verharren, das sehe ich schon, aber die Unterbrechungen dauern doch nicht lange, und ich finde den Faden immer wieder. Eigentlich lieber finde ich doch mit jedem Tage, dass ich für das Geschäft, welches ich jetzt treibe, so ziemlich tauge. Vielleicht gibt es bessere, aber nenne mir sie. Die Geschichte wird unter meiner Feder hier und dort manches, was sie nicht war. Das sollst du am Ende selbst erkennen, wenn du erst mein Buch gelesen haben wirst. Im Jännerstück des Merkur steht der Anfang meiner Einleitung in die Rebellion, aber einen Begriff von meinem historischen Berufe kann sie dir durchaus noch nicht geben. Warte also, bis ich dir das erste Buch wenigstens abgedruckt schicken kann. Alsdann, mein Lieber, mache dir den Spaß und lies dieselbe Geschichte in jedem anderen Buche, worin sie beschrieben ist. Freilich, schnell geht es damit nicht, aber dies ist für jetzt mehr die Schuld meiner Neulingschaft in der Historie und wird sich heben, wenn wir erst besser miteinander bekannt sind. Wie weit mich diese Art von Geistestätigkeit führen wird, ist schwer zu sagen, aber mir schwant, dass wenn sich meine Lust nach der Proportion, wie sie angefangen hat, vermehrt, ich am Ende dem Publizisten näher bin als dem Dichter, wenigstens näher dem Montesquieu als dem Sophokles, und dabei danke ich mit jedem Schritte dem Himmel für jede poetische Zeile, die ich mich zu machen nicht habe verdrießen lassen. Hier geht alles Übrige charmant, ich und Wieland stehen uns noch wie immer, ich wundere mich selbst, dass wir noch keine Hände gehabt haben. Neulich hätt ich ihn fast auf den Kopf gestellt, ich war just in einer meiner widersprechenden Launen, und da erklärte ich ihm, als das Gespräch auf französischen Geschmack rollierte, dass ich mich anheischig machte, jede einzelne Szene aus jedem französischen Tragiker wahrer und also besser zu machen. Du kannst ungefähr wissen, wie ich das meinen musste, aber ihm hatte ich in die Seele gegriffen. Er führte mir meinen Carlos zur Widerlegung an, wo ich nämlich gerade die Fehler hätte, die ich an den Franzosen tadle. Ich sagte ihm, dass aus den 30 Bogen des Carlos gewiss 7 herauszubringen seien, worin reine Natur sei. Und habe ich nicht recht, er solle mir das an einem französischen Stücke probieren. Er solle mir den Marquis Posa in einer Szene mit einem König Philipp so weit kommen lassen, ohne meinen Weg einzuschlagen, oder er solle eine 13 Blätter starke Szene zwischen Carlos und der Eboli in französischem Geschmacke schreiben lassen und sehen, wer sie aushält. Er konnte mir nichts antworten, und ich glaube überhaupt niemand. Eine Frau habe ich noch nicht, aber bittet Gott, dass ich mich nicht ernsthaft verplempere. Adieu, meine Lieben, heute erwarte ich Briefe von euch. Wann kommt denn Huber? 1000 Grüße an euch alle von eurem S.